meine Zuhörer, der Name Jupiter-Symphonie stammt nicht von Mozart, sondern vom Londoner Konzertunternehmer Johann Peter Salomon. Gemessen an anderen, nicht vom Komponisten stammenden Beinamen von Werken, vor allem bei Beethoven, scheint uns dieser hier heute noch plausibel, weil er etwas von der großen Geste des Stücks vermittelt. Die unerhörte Souveränität im Umgang mit den Tönen, die auch im übrigen Mozart-Werk kaum noch einmal so demonstriert wurde, könnte in diesem Namen ebenso enthalten sein wie die umfassende Perspektive, der überschauende Weitblick dieser Musik, wenn man so sagen darf. Assoziativ zu vergleichen etwa mit Hölderlins Versen über die griechische Landschaft aus der Hymne Brot und Wein. Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische die Berge, wahrlich zu einzigen Brauch von Alters gebaut. Der Zeitcharakter des Hauptthemas des ersten Satzes ist ein ausgesprochener Eröffnungscharakter. Das Gleiche gilt für den Hauptgedanken im Finale. Und das eben deutet auf das im Titel verbalisierte Wesen dieser Musik hin. Hier wird vom Anfang geredet, von Schöpfung, von großem Beginnen, von Eröffnung, nicht von Enden. Ist so einerseits das Werk eine überdimensionale Auftaktgeste in seinem Ausdruck, so ist es andererseits doch auch das Gegenteil, eine Summa, ein Abschluss, eine große symphonische Bilanz. Sie schließt den kaum vorstellbar reichen Ertrag an Kammermusik und Symphonik der Sommermonate 1788 ab. Dass es zugleich Mozarts letzte Symphonie ist, was ihm gewiss subjektiv nicht bewusst war, teilt sich, wie sehr häufig bei solchen heute als Schlussstein erscheinenden Werken, merkwürdig der Faktur mit. In keinem anderen Werk Mozarts wird so lapidar zusammengefasst, was man die Einheit des Jahrhunderts nennen könnte. Das sich ja für unseren musikgeschichtlichen Blick als aus zwei durch den Stilbruch von 1750 getrennten Hälften zusammenzusetzen scheint. Aber wie in den Bachschen Modellen schon alles Spätere bis hin zum 19. Jahrhundert vorgebildet ist, so leuchtet das Frühere im späten Mozart nach bis hin zu der alten Cantus Firmus-Tradition. Das 18. Jahrhundert hat seine stilistischen Tendenzen in der Musik selber fast wortspielartig in die Begriffe gelehrt und galant zusammengefasst. Nachdem bei Mozart um 1780 die Kontrapunktik noch fast wie ein Fremdkörper erschienen war, man denke etwa an die Fantasie und Fuge für Klavier oder auch das Suitenfragment, ist um 1788 bei ihm gelehrt und galant vollständig versöhnt, ja, erscheint als eine untrennbare Legierung beider Stilprinzipien. Nicht nur, dass wir in der Gesamtgestalt des Finales der Jupiter-Symphonie ein Ineinander von Fuge, dem monistischen, und Sonate, dem dualistischen Gestaltprinzip erkennen können, auch in einzelnen Gebilden ist hier beides ganz merkwürdig verschmolzen. So etwa besteht die Einheit des Finalthemas aus dem Widerspruch der gelehrten, Cantus Firmus-artigen Choraltöne des Anfangs und der galanten, beweglichen Fortsetzung. Nicht nur diesen Verschmelzungsprozess hätte eine Analyse darzustellen, nicht nur die Struktur nachzuzeichnen, sondern dem Ausdruck nachzugehen, der hier aus dieser Struktur, aus diesem Gelingen der Versöhnung des feindlichen Kontrastierenden entspringt, vor allem dem Ausdruck der Freude. Jene Frage scheint unrichtig gestellt, der man immer wieder etwa in Plattentexten begegnen kann, wie denn nur Mozart annähernd gleichzeitig die G-Moll und die Jupiter-Symphonie komponieren konnte. Gewiss resultiert Freude hier und Trauer dort nicht einfach aus biografischen Motiven, ist vielmehr übergeordneter, objektiver Ausdruck. Und überdies ist wohl jeder musikalische Ausdruck ambivalent und führt stets sein Gegenteil, gewissermaßen als dazugehörigen Kontrapunkt, mit sich. So gibt es auch in dem festlichen Finale der Jupiter-Symphonie merkwürdig verdunkelte Klänge. In der Finaldurchführung stehen zum Beispiel an einer Stelle Anfang und Fortsetzung des Hauptgedankens bzw. erster und zweiter Gedanke so gegeneinander, dass gerade der Anfang mehrfach leise und zweifelnd gegen die ihn übertönende, ihm gleichsam ins Wort fahrende Fortsetzung Einspruch erhebt. Gleich darauf erscheint wiederum das anfangs so leuchtende erste Finalthema in transitorischer Harmonik unstet und wie gleitend. Wenn wir nun zur Interpretation kommen, so scheint mir, dass heute ein gewisser Konsensus in Bezug auf die Mozart-Darstellung besteht. Zwar wird uns, wie bei Hildesheimer so überzeugend nachzulesen, Mozarts Person in seinem Denken und Fühlen und die Bedeutung seiner Musik immer rätselhafter. Indessen gehen die meisten klingenden Interpretationen dennoch von einer einheitlichen stilistischen Vorstellung aus, wie man eben Mozart heute zu spielen habe. Der graziöse Mozart des 19. Jahrhunderts kam ebenso abhanden wie der dämonische des frühen 20. Es herrscht heute eher Ausgewogenheit als Tendenz zum Extrem. Es fiel mir beim Abhören dieser Symphonie auf, dass die Darstellung vor allem des ersten und des letzten Satzes sich weit weniger voneinander unterscheiden, als es einerseits bei Bach, andererseits etwa bei Beethoven oder Bruckner der Fall wäre. Die Generallinie des Mozart-Spiels verkörpert etwa Karl Böhm mit den Wiener Philharmonikern, dessen Darstellung hoher Standard ist, aber als Standard vielleicht eben auch die Gefahr einer gewissen Neutralität erkennen lässt. Fast alles ist bei ihm richtig und stimmt zusammen, indessen fehlt das Extrem. Karajan mit den Berliner Philharmonikern hebt den festlichen Charakter des ersten Satzes besonders hervor. Und so klingt der Beginn bei ihm durch ein ganz geringfügig langsameres Tempo mehr maestoso, feierlich und ouvertürenhaft. Thank you. Josef Keilbert mit den Bamberger Symphonikern geht gewissermaßen den entgegengesetzten Weg. Nicht nach außen, auf die große Wirkung hin, wie Karajan, sondern in Richtung des Understatements, des Gegenpathos. Das führt häufig zu einem eher kammermusikalischen Klang des Orchesters. Der Auftrieb in seinen Akkorden hebt die Schwere der Klänge gleichsam auf und führt zu einer überall durchdringenden Leichtigkeit in seiner Diktion. An den Grenzen der heutigen Mozart-Konvention, des Stils der Ausgeglichenheit, rüttelt dagegen Ferenc Fritzschey. Er versteht Mozart vor allem als Dramatiker und lässt etwa das Hauptthema nicht nur aus zwei Teilen bestehen, sondern aus zwei Dialogpartnern, die in tiefem Kontrast zueinander stehen. So steigert er rhythmisch-harmonische Figuren bis zur Aggressivität, während er Melodien, gerade kantabel, sich verbreiten lässt. Daher sind bei ihm die Pausen länger und ausdrucksvoller. In ihnen bereitet sich schon die Antwort des Partners vor. Die eigentlichen Extreme der von mir abgehörten Aufnahmen sind Keilbert und Fritzschey. So erscheint das zweite Thema beim kammermusikalisch musizierenden Keilbert von der Begleitung und der gleich danach ansetzenden Antwortfigur in den Bässen wie schwebend angehoben. Fritzscheys Klang ist viel gewichtiger und ziehender und selbst in einer Linie betont er noch die Kontraste, nämlich zwischen den langen, höchst intensiv gezogenen Noten und den scharf gestoßenen Rhythmen dazwischen. Keilbert geht auf Synthese aus, gelehrt und galant, das heißt der ernste Kontrapunkt und die graziöse Leichtigkeit sind in seinem Durchführungsklang versöhnt. Fritschei strebt dagegen vielmehr nach der stilistischen Differenz. Einerseits fühlen wir uns in der polyphonen Partie dieser Durchführung an Bach erinnert, andererseits aber in den heftigen Akzenten auch an Beethoven. Und so zeigt Fritschei, indem er hier an die Grenzen des heutigen Mozart-Stils gerät, zugleich die großen geschichtlichen Perspektiven. Hören Sie nun im Zusammenhang einen größeren Teil des ersten Satzes der Jupiter-Symphonie von Mozart, gespielt von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Ferenc Fritschei. Das war ein größerer Ausschnitt aus dem ersten Satz der Jupiter-Symphonie, gespielt von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Ferenc Fritzschey. Die Allergie gegen alles Pathos, die den heutigen Mozart-Stil bestimmt, bedingt im zweiten Satz im Allgemeinen ein ziemlich rasches Tempo. Semplice könnte man den Charakter nennen, in dem Joseph Keilbert hier spielen lässt. Fritzschey in seinem viel langsameren Tempo zeigt dagegen völlig neue Details und eine Feierlichkeit, wie sie die Welt des Sarastro kennzeichnet. Überraschend ist, wie sich die Intensität des Ganzen sogar den Begleitfiguren mitteilt, die hier ein selbstständiges Leben entfalten. Karl Böhm, den wir ja als Repräsentanten des heutigen Mozart-Stils ansahen, zeigt beim Mittelteil bzw. im Kontrastthema im zweiten Satz ein merkwürdiges Accelerando, das mir im Grunde dem ausgleichenden Gesetz seiner Reproduktion zu widersprechen scheint. Man kann wohl nachvollziehen, dass er hier einen dramatischen Gegensatz zum vorhergehenden setzen möchte. Indessen wirkt dieses Drängen hier doch als Bruch der Kontinuität. Sehr interessant ist Karajans Klangdisposition an dieser Stelle. Im Gegensatz zu den anderen lässt er die Streicher ganz zurücktreten und die Bläser führen. Er erreicht damit, trotz durchgehaltenem Tempos, außerordentliche Kontrastwirkung. In Fritscheids langsamen Tempo wandelt die Stelle ihren Charakter ins Bedrohliche. Es öffnet sich momentweise der Durchblick zum Don Giovanni, ehe sich das dritte Thema, bei Fritscheid fast ein Choral, durchsetzt. Hören Sie nun das Ganze in der Interpretation durch die Bamberger Symphoniker unter Josef Keilbert. Mehr als alle anderen Aufnahmen, die ich gehört habe, vermittelt sich hier der Eindruck, als könne es eigentlich nicht anders sein, der Eindruck des Einfachen und Natürlichen. Der heutige Mozart-Stil stellt ja das Maßvolle des Musizierens in den Mittelpunkt. Und das scheint mir bei Keilbert ins Extrem vorgetrieben zu sein. Er begegnet der Gefahr des Neutralen durch Beseelung bis zu den kleinsten Details. Wenn auch nichts sich emanzipiert und der Ausdruck eher verhalten ist, so klingt doch auch nichts gleichgültig. Allem ist die Schwere genommen. Akzente gehen nicht nur von oben nach unten, sondern immer zugleich aufwärts. Damit erscheint für mich, gerade in dieser ganz in sich harmonischen Wiedergabe, das Rätsel Mozart, die harmonische Einheit des Widersprechenden. Hören Sie nun Mozarts Jupiter-Symphonie mit den Sätzen Allegro vivace, Andante cantabile, Minuetto allegretto und Allegro molto, gespielt von den Bamberger Symphonikern unter Keilbert.